Hallo, hallo, hallo, ich bin's Reinhard Hirtler, Österreicher in Brasilien lebender Missionar. Und zwar, es geht um mein wunderbares neues Buch. Wunderbar sage ich eigentlich deswegen, weil es ist ein Produkt von mehr als 2 Jahrzehnten Arbeit, Studieren, investieren sehr viel Energie, Zeit und auch Finanzen. Und endlich ist es soweit und wir haben das Buch auch auf Deutsch. Das Buch über das Herz. Jetzt wurde immer wieder die Frage an mich gestellt. Reinhard, ich bin da etwas verwirrt. Es gibt auf der einen Seite das Buch über das Herz, dann gibt es das Herzveränderungsset. Was ist der Unterschied? Was ist das eine? Was ist das andere? Brauche ich beides? Und daher haben wir diesen Video aufgenommen, um euch einmal ganz kurz zu erklären, worum es eigentlich geht. Das Buch über das Herz, das ist nichts anderes als mein Wissen vermittelt, welches ich mir die letzten mehr als 20 Jahre lang angesammelt habe durch unzähliges Studium. Ich habe jede einzelne der über 800, fast 900 Bibelstellen herausgenommen, die das Wort Herz darin hat, im Urtext, im Griechischen und im Hebräischen, und habe mir jedes einzelne diese Worte im Zusammenhang angeschaut im originalen Urtext. Also ich habe wirklich hunderte Stunden investiert, vielleicht tausende Stunden, weiß ich nicht, studiert über mehr als 2 Jahrzehnte, studiert fast 3 Jahrzehnte, studiert, gearbeitet, Nachforschungen gemacht und so weiter und so fort. Und das Buch ist eben das, was ich gelernt habe durch Offenbarung vom Heiligen Geist, so hat ja alles angefangen, dass in einem Fastenzeit der Herr gesagt hat, geh in den Keller, sperr dich ein. Damals hatten wir noch keine Handys, das war 92. Sperr dich ein und ich gebe dir einmal einen Download, also eine übernatürliche Offenbarung. Und ich schrieb alles nieder auf Zettel und Papier und dann kam eben diese Lehre über das Herz. Und dann begann ich zu studieren und nachzuforschen und zu grübeln. Und dann ähnlich, so viele haben immer gesagt, warum schreibst du nicht ein Buch? Ähnlich haben wir jetzt das Buch. Also das ist das Buch. Einfach das Wissen vermittelt über 21 Tage, 21 Kapitel mit über 220 Seiten, denke ich mal. Wunderschönes Hardcover-Buch haben wir ganz speziell auf Hardcover gemacht, weil wir wollten, dass es ein gutes, schönes Buch ist. Jetzt geht es aber um das Herzveränderungsset. Und wie sieht das Herzveränderungsset aus? Das Herzveränderungsset ist die praktische Anwendung von dem Wissen des Buches. Warum praktische Anwendung? Denn wenn wir über das Herz lernen und wirklich verstehen, was das Herz eigentlich ist und wie es funktioniert, dann müssen wir auch das anwenden, um unser Herz verändern zu können. Und das Herz verändert sich eben durch die biblisch basierte Meditation, indem wir auf unser Herz neue Botschaften schreiben. Da wir nicht gelernt haben, mit unserem Herz in Beziehung zu stehen, da wir nicht gelernt haben, von unserem Herz her zu leben, wir sind ja Menschen, die im Grunde genommen sehr rationalisiert sind, wir denken alles rational, wir versuchen alles zu prozessieren, alles zu verarbeiten und sehr oft haben wir gar nicht mehr gelernt, aus dem Herzen heraus zu leben. Dadurch wissen wir gar nicht, was in unserem Herzen wirklich los ist. Und genau hier soll auch das Herzveränderungsset ansetzen. Nämlich, ich habe in meinem eigenen Leben unwahrscheinliche Veränderungen erlebt durch das Meditieren und das Verändern des Herzens. Also habe ich 21 Meditationsübungen aufgenommen, die habe ich persönlich geschrieben und in einem Studio professionell aufgenommen. Ich habe zuerst einen Audio aufgenommen, wo ich genau erkläre, wie man das anwendet. Und dann sind es 21 Audios. Jeder Audio ist irgendwo zwischen 20 und 25 Minuten, der dich da hineinführt in die Meditation, damit du lernst, wie du meditierst und wie du dein Herz verändern kannst und die Wahrheiten Gottes und des vollbrachten Werks des Kreuzes auf dein Herz schreibst. Wie gesagt, das Herzveränderungsset ist eine Beihilfe, eine praktische Beihilfe, damit du dein Herz verändern kannst. Damit du irgendwann zu einem Punkt kommst oder dann jederzeit, wie ich es persönlich nenne, jederzeit, wo immer du bist, in deine Herzzone hineintreten kannst und dann dort die Dinge verändern kannst. Dazu gibt es auch einen Planer, einen Herzveränderungsplaner. Das ist auf PDF-Datei, das wird mitgeschickt, das bekommst du dazu. Das druckst du aus und da kannst du 21 Tage lang Tagebuch führen. Warum 21 Tage? Denn nach wissenschaftlichen Studien kann man in 21 Tagen, wenn man konsequent ist, das Herz verändern, wodurch dann auch das Gehirn beeinflusst wird. Und den Planer deswegen, weil ich persönlich ein großer Freund bin, die Dinge niederzuschreiben, die sich verändern. Meine Reise mit Gott, die habe ich ganz speziell immer wieder in einem täglichen Tagebuch festgehalten. Und dieses Herzveränderungsset, das kommt mit diesem Planer oder mit diesem Tagebuch, wie du es nennen willst, wo du Buch führen kannst, was hat Gott in meinem Leben getan und was ist durch diese Meditation geschehen. Ich hoffe, das Video hat euch jetzt Aufklärung gegeben, dass ihr versteht. Aber Reinhard, ich will nur das Buch. Sei doch glücklich, kauf nur das Buch. Du brauchst nicht mal das Buch erwerben, wenn du das Buch nicht möchtest. Es gibt eben die Möglichkeiten, die wir ganz bewusst schaffen wollten, dass man zusätzlich ein Buch, wenn man das so wünscht. Ich hasse Marketing von ganzem Herzen. Denn Marketing ist jemand zu überzeugen, etwas zu kaufen. Und das tun wir nicht. Wir erklären nur, was das Set wirklich ist. Warum? Ich will mir nichts erwerben, wovon ich nicht weiß, was ich bekomme. Ich will nicht in das Licht geführt werden. Ich mag das absolut nicht. Und genau das wollen wir tun. Wir wollen nicht, dass jemand sagt, ah, das Herzveränderungsset, das brauche ich, das verändert alles, ohne dass du wirklich weißt, worum es geht. Also es sind Meditationsübungen, die dir helfen, meditieren zu lernen, wenn du sie praktisch anwendest. Herzlichsten Dank und ich hoffe und ich vertraue den Heiligen Geist, dass er das, was er durch mich tun kann, in der ganzen Welt so verbreiten kann, dass Menschen leidenschaftlicher für Jesus werden und dass sie in ihrem Leben die Fülle des vollbrachten Kreuzes erleben. Herzlichsten Dank und tschüss.